Well, shalom, everybody. Shalom, euch allen. So good to be back with you. Schön, euch wiederzusehen. Okay. Am I okay with the microphone? Yeah? It's been a great joy to be with you for the last few days. Es hat mir viel Freude gemacht, die letzten paar Tage mit euch zusammen zu sein. When I came here, I brought the sun with me. Als ich herkam, habe ich die Sonne mitgebracht. And now I don't know where he went. Keine Ahnung, wo die Sonne jetzt hin ist. Which means I have to come back. Das heißt, ich muss zurückkommen, oder? I shared the last 2 days about what it means, what Shalom means and Shabbat Shalom. Ich habe gelehrt darüber, was bedeutet Shalom, was bedeutet Shabbat Shalom. I shared yesterday also what it means to pray for the peace of Jerusalem. Gestern habe ich auch darüber gesprochen, was es bedeutet, für den Frieden Jerusalems zu beten. And last night was just crazy. Und gestern Abend war es ganz verrückt. No, last night I just shared my testimony. Nein, gestern Abend habe ich über mein eigenes Lebenszeugnis gesprochen. And I shared what's going on in Israel. Und darüber, was passiert gerade in Israel. We live in exciting times. Wir leben in spannenden Zeiten. To see Jewish and Arab people coming to the Lord today. Wo wir sehen, wie jüdische und arabische Leute zum Herrn finden heute. We live in exciting times. Wir leben in spannenden, begeisternden Zeiten. Halleluja. Halleluja. Amen. You know, just in case you didn't hear me before, just to let you know. Falls ihr mich noch nicht gehört habt. The word Hallelujah is in Hebrew. Das Wort Hallelujah ist ein hebräisches Wort. Hallelujah in Hebrew means let us praise. Hallelujah bedeutet lasst uns preisen. And Yah is short for Jehovah, Jehovah. Und Yah ist die Kurzform für Yahweh. The Lord. Der Herr. So every time you sing and you say Hallelujah. Also jedes Mal, wenn ihr Hallelujah singt oder sagt. You're saying in Hebrew, let us praise the Lord. Hallelujah. Singt ihr auf Hebräisch, lasst uns den Herrn preisen. Hallelujah. And let me also add something important. Und ich möchte noch etwas Wichtiges hinzufügen. Hallelujah is a command form, which means like it's a command that a commander gives, an officer. Das ist eine Befehlsform. In other words, mit anderen Worten, if you got up this morning and you didn't have your coffee and you're in a bad mood, wenn du also heute Morgen aufstehst, noch keinen Kaffee gehabt hast, schlecht gelaunt bist, this is my suggestion. Dann schlage ich Folgendes vor. You take your finger, nimm deinen Finger and don't point it on your wife, und zeige nicht mit dem Finger auf deine Frau on your children, oder deine Kinder, and on your bad day, und dass du einen schlechten Tag hast. But take that finger and command your soul. Aber nimm diesen Finger und befiehl deiner Seele. And say, this soul, I command you to praise the Lord. Meine Seele, ich befehle dir, preise den Herrn. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. That's what David did. Das hat David so gemacht. It was good for King David, it's good for me. War für König David gut und es ist auch für mich gut. Amen. We're going to go to this morning to Isaiah chapter 19. Heute Morgen lesen wir Jesaja 19. But before we go there, I just want to say, back on the table there, I have a copy. Aber vorher möchte ich noch sagen, da hinten auf dem kleinen runden Tisch am Ausgang habe ich ein. I have my magazine and my family brochures. Eine Broschüre über meine Familie, über den Dienst. It's in German, so. Das ist auf Deutsch. I still have a few copies left, so please take with you when da you go home. Da sind noch einige Exemplare, bitte nehmt euch, bedient euch. I don't want to take anything back home because it's in German. Ich möchte I don't nichts read davon German, nach Hause nehmen, weil ich kein Deutsch verstehe. So take it, read and pray for us. The most important is you pray for us. Ja, nehmt die Schriften mit. Lest sie, aber betet für uns. Das ist das Wichtigste. Betet für uns. You know, I shared yesterday a little bit about Israel and what happened in Israel since 1948. Gestern Abend habe ich darüber gesprochen, was in Israel seit 1948 passiert. But what about what's going on in the Middle East? Aber wie sieht es mit dem Mittleren Osten aus, also dem Nahen Osten? Aus deutscher Sicht sagt man der Nahe Osten. Now, you can watch the news, BBC, what do you have here? Ihr könnt Fernsehen angucken, Nachrichten. We don't have BBC. What do you have here? ZDF. ZDF. Okay. Okay, whatever you have here. You can watch the news. Ihr könnt Nachrichten gucken. And receive the bad news. Und die schlechten Nachrichten. And get depressed. Und deprimiert werden. But I prefer to read the Bible. Aber ich ziehe es vor, die Bibel zu lesen. And get the news from here. Und die Nachrichten aus der Bibel zu kriegen. You may say, yes, but Avi, the Bible is so old. Jetzt sagt er vielleicht, ja, aber Avi, die Bibel ist ja so alt. But let me tell you a secret. Aber ich will euch ein Geheimnis verraten. The Word of God is life. Das Wort Gottes ist lebendig. For yesterday. Gestern. For today. Heute. And also for tomorrow. Und auch morgen. Amen. So here is the good news. Also, gute Nachricht. Isaiah 19. Jesaja 19. What is happening in Egypt? Was passiert in Ägypten? It was prophesied long, long time ago. Vor langer, langer Zeit wurde prophezeit. Before BBC and RTC. Bevor es die BBC gab und ZDF gab und ARD. Listen to this. I'll read. In fact, why don't you read verse 1, 2, 3 and 4? Dies ist die Last für Ägypten. Siehe, der Herr wird auf einer schnellen Wolke fahren und über Ägypten kommen. Da werden die Götzen Ägyptens vor ihm beben. Und den Ägyptern wird das Herz feige werden in ihrem Leibe. Und ich will die Ägypter gegeneinander hetzen, dass ein Bruder wider den anderen, ein Freund wider den anderen, eine Stadt wider die andere, ein Reich wider das andere kämpfen wird. Und der Mut soll den Ägyptern in ihrem Herzen vergehen, und ich will ihre Anschläge zunichte machen. Da werden sie dann fragen, ihre Götzen und Beschwörer, ihre Geister und Zeichendeuter. Aber ich will die Ägypter übergeben in die Hand eines grausamen Herrn. Und ein harter König soll über sie herrschen, spricht der Herrscher, der Herr Zebaoth. So as you read this, where it says in verse 2, Egyptian against Egyptian. Wenn man das so liest, Vers 2 zum Beispiel, Ägypter gegen Ägypter. And you were watching the news 4 years ago in January 2011. Und man die Nachrichten von vor 4 Jahren dagegen hält, im Januar 2011. It's like you watch the news, you read this, that you said, this is this. Und das ist so, man guckt die Nachrichten an, man liest das in der Bibel, ja, ist das Gleiche. And I remember after the Arab Spring started in January 2011. Ich erinnere mich, als der arabische Frühling im Januar 2011 anfing. And I was watching the news. Und da habe ich Nachrichten geguckt. They took the ruler at that time, Mubarak, and put him in jail. Da hat man den damaligen Herrscher in Ägypten, Mubarak, ins Gefängnis geworfen. And the Muslim Brotherhoods who were in jail, those terrorists, they ran away from jail and it was total chaos. Und die Muslimbrüder, die damals im Gefängnis saßen, die Terroristen, die rannten aus dem Gefängnis raus, es war das totale Chaos. I remember they even said there was a football game in Cairo. Ein Fußballspiel in Kairo. And suddenly people start fighting. Und plötzlich fingen die Leute an zu kämpfen. And 75 Egyptians were killed and many were wounded in the middle of the football game. Mitten während des Fußballspiels wurden 75 Ägypter umgebracht, getötet und viele weitere noch verwundet. Total, Fußballspiel. Total Chaos. Absolutes Chaos. I mean, can you imagine in Germany people go to for a game of football and then 75 people are killed? Fußballspiel, 75 Leute kommen zu Tode. It's horrible. Das ist furchtbar. So at home you can read the whole chapter. Zu Hause könnt ihr das ganze Kapitel lesen. It really talks about how God is dealing with Egypt. Das, darin geht es darum, wie Gott mit Ägypten umgehen wird. So you may say, well, Avi, this is the bad news. Jetzt sagt ihr vielleicht, Avi, das sind schlechte Nachrichten. But you see, I love to read the end of the chapter. Aber wisst ihr was? Ich liebe es, das Ende des Kapitels auch zu lesen. Because I like to know how it ends up. Weil ich möchte wissen, wie es zu Ende geht. I have good news for you. It ends up good. Gute Nachricht. Es endet gut. So, I would like to read. Let's go to the end of the chapter, and I like to read verse 21, 23, and 24. Then the Lord will be known to Egypt, and the Egyptians will know the Lord in that day, and will make sacrifice and offering. Yes, they will make a vow to the Lord and perform it. In that day there will be a highway from Egypt to Assyria, and the Assyrian will come into Egypt, and the Egyptians into Assyria, and the Egyptians will serve with the Assyrians. 21:23. Denn der Herr wird den Ägyptern bekannt werden, und die Ägypter werden den Herrn erkennen zu der Zeit und werden ihm dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und sie halten. Und der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen. Und sie werden sich bekehren zum Herrn, und er wird sich erbieten lassen und sie heilen. Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Now, in verse 23, where it says there will be a highway. I did not read this. No, we will in a minute. Mm-hmm. Okay. In Vers 23, wo es steht, es wird eine Straße sein. In Hebrew, the word there is Mesila. Das hebräische Wort an der Stelle heißt Mesila. And Mesila is really the train track. Das ist so ein, wo ein Zug drüber fahren kann, die Zug. If you want the train to come in, wenn man möchte, dass der Zug einfahren kann, you first have to come with bulldozers and remove all the rocks and the stones. Muss man erst die Gleise schaffen können. Überhaupt muss man mit Bulldozern da erstmal Platz machen, die and then you have Felsen to zur Seite. You have to make it straight. Dann muss man es ganz gerade machen, begraben. And then you put those small stones, right? Und dann diese kleinen Steinchen dahin. And then you put the iron. Und dann die eisernen Gleise. And then the train can come. Und dann kann der Zug kommen. That's a Mesila. Das nennt man Mesila. And this is what God is saying. Das sagt Gott hier. That there will be a Mesila. Da wird, zu der Zeit wird eine Mesila, eine Straße sein. In other words, we are going to remove the stones and everything so Worten, the King of Glory can come in. Felsbrocken werden zur Seite geräumt, es wird begradigt, damit der Herr der Herrlichkeit kommen kann. And it will start from Egypt. Und das wird in Ägypten losgehen. And it will go all the way to Assyria. Und den ganzen Weg nach Assyrien gehen. Now we're talking about a spiritual highway here. Wir sprechen hier von einer geistlichen Straße. And when it says Assyria, it's not Syria only. Wenn es hier heißt Assyrien, das ist nicht nur Syrien. Because Assyria was a huge empire. Denn Assyrien war ein Riesenreich damals. In the old days. So when you look at the map of Assyria, it covered Turkey, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Jordan. Wenn man sich eine Landkarte anguckt, was damals Assyrien war, das ist heute die Türkei, Iran, Irak, Jordanien, der Libanon. Yes, Syria and Iraq, yeah. And that's Syria. Good. So it covered this whole area. Diese ganze Gegend war Assyrien. So this is what God is saying. It's going to be a highway from Egypt to all these north countries above Israel. Das ist eigentlich, was Gott hier sagt. Es wird eine Straße sein von Ägypten zu all diesen Ländern, die so nördlich von Israel sind. That are north of Israel, north of east. And then in verse 24, it says, in that day Israel will be one of three with Egypt and Assyria, a blessing in the midst of the land. Also die ganzen Länder, die nördlich und östlich sind von Israel. In Vers 24 heißt es, zu der Zeit wird Israel der Dritte sein, mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen mitten auf Erden. So here God is saying, I'm going to do whatever it takes to shake this Middle East. Gott sagt hier, ich tue, was immer nötig ist, um diesen Nahen Osten aufzurütteln. And I'm going to start with Egypt. Ich werde mit Ägypten anfangen. And go all the way to Assyria, north of Israel. Und den Weg machen bis nach Assyrien, also nördlich von Israel. And all these Muslim countries that surround Israel. Und all diese heute muslimischen Länder, die Israel umgeben. Together with Egypt. Zusammen mit Ägypten. With Israel. Und Israel. They will be one. Sie werden eins sein. Now let me ask you a question. Okay, eine Frage an euch. I'm a Jew. I like to ask questions. Ich stelle gerne Fragen. How is it possible for those three, all these countries, to become one? Wie ist das denn möglich, dass diese Länder eins werden? Oh, I know. Yes, to sign a piece of paper, ach, Oslo Agreement. Wir unterschreiben einen Vertrag. Oslo. Vertrag. What do you say? Oslo. Was sagt ihr? Two people say no. Okay. Zwei Leute sagen nein. Nein. You know, I thought yesterday about what it means to have peace with God. Gestern habe ich darüber gesprochen, was es bedeutet, Frieden zu haben mit Gott. And the only way to have peace with God is by repenting of your sin and accept Jesus in your heart as the Prince of Peace. Man kann Frieden mit Gott nur so haben, dass man von seiner Sünde Buße tut und Jesus als den Prinz, den Friedefürst in sein Herz aufnimmt. And then you can have peace with God. Und dann kann man Frieden mit Gott haben. Amen? Amen. Are we in agreement? Sind wir alle derselben Meinung? Ja. Make sure I'm in the right place, you know. So here we see very clearly. Hier sehen wir also ganz klar, that God is gonna, whatever the, all the turmoil is going on, God has a plan. Bei dem ganzen Tumult, dem ganzen Durcheinander, was abgeht, Gott hat einen Plan. A plan of salvation. Ein Heilsplan. He's gonna bring all these countries and they're gonna come and know Him and worship Him. Er wird alle diese Länder zusammenbringen. Sie werden ihn erkennen und ihn anbeten. And in verse 24. Where it says, in that day Israel be one of three. In Vers 24 heißt es ja, Israel wird der Dritte sein. And many times you lose it in translation because in Hebrew. Bei der Übersetzung geht ja oftmals was verloren, denn auf Hebräisch. People think, oh, it will be one, two, three, everyone doing his own thing. Man könnte so denken, wenn hier steht, Israel wird der Dritte sein. Naja, eins, zwei, drei, alle drei machen so ihr eigenes Ding. That's not what it says in Hebrew. Das steht im Hebräischen nicht so da. It says Shlishia. Shlishia means. Da steht Shlishia und das bedeutet. You're doing very good. Shlishia means like if you have a musical and there's a trio. What is a trio? Das bedeutet, wenn man ein Musikstück hat und da gibt es ein Trio. Like three musicians come together. Drei Musiker, die zusammenkommen. Each one plays a different instrument. Jeder spielt ein anderes Instrument. Like the guy we had with the flute and the guy with the keyboard. Da war einer mit Flöte, einer am Keyboard. But what's so beautiful is those three, they sing the same melody. Aber das Schöne ist, one. Diese drei mit den unterschiedlichen Instrumenten singen dieselbe Melodie als eins. Es ist eins. That's what it means here. Das bedeutet das hier. So how is it possible for Jews and Muslims from Jordan, from Lebanon, from Hezbollah, from Syria, from Iraq, from Iran, how is it possible with Egypt, with the Muslim brothers, how is it possible for them to sing one song together and be one? Wie soll es möglich sein, dass all diese unterschiedlichen Ägypten, Syrien, Libanon, die Hisbollah, die Muslimbrüder, wie können die denn eins sein, dieselbe Melodie singen? Wie soll das möglich sein? Only through Jesus. Nur durch Jesus. Why? Warum? Because he is the way, the truth and the life. No one comes to the Father but through him alone. Weil Jesus der Weg ist und die Wahrheit und das Leben und niemand zum Vater kommt als durch ihn. Amen. Is there another way? Gibt's eine andere Möglichkeit? No. 10 Nein. People said no. Okay. 10 Leute haben gesagt. Is there another way? Gibt's eine andere Möglichkeit? Oh, okay. Praise the Lord. I'm in the right place. Now, after I said all this, nachdem ich all das gesagt habe, you say, yeah, but Avi, how this will happen? Da sagt ihr, Avi, wie wird denn das geschehen können? Good question. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. So, let's go to verse 19. Gucken wir uns Vers 19 an. Listen to this, what says verse 19. We are in Isaiah 19, verse 19. Jesaja 19, Vers 19. In that day there will be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt and a pillar to the Lord at its border. Zu der Zeit wird für den Herrn ein Altar mitten in Ägyptenland sein. Und ein Steinmal für den Herrn an seiner Grenze. And verse 20, and it will be as for a sign and for a witness to the Lord of hosts in the land of Egypt. For they will cry out to the Lord because of the oppressors, and he will send them a Savior and a mighty one, and he will deliver them. Das wird ein Zeichen und ein Zeugnis sein für den Herrn Zebaot in Ägyptenland. Wenn sie zum Herrn schreien vor den Bedrängern, so wird er ihnen einen Retter senden. Der wird ihre Sache führen und sie erretten. Okay, let me explain here. Okay, ich muss erklären. For the last 10 years, die letzten 10 Jahre, I've been involved with a movement called Isaiah 19 Highway. Habe ich zu tun gehabt mit einer Bewegung, die nennt sich Jesaja 19 Straße. And what we have done is, we will go to the island of Cyprus. Wir gehen auf die Insel Zypern. And we will meet Jewish and Arab brothers together and pray together. You will or you have? We did for the last 10 years. You have done. Yeah, we have done it. Yeah, okay. Also die letzten 10 Jahre lang sind wir immer nach Zypern gereist und machen da Treffen von messianischen Juden und arabischen Christen. And the reason we meet in Cyprus because we could meet with Arab believers from other nations that I cannot go there and they cannot come to us. Wir müssen uns in Zypern treffen, denn wir treffen uns mit Geschwistern aus Nationen, die ich nicht besuchen kann als Israeli und die können auch nicht nach Israel kommen. I will not say the name because I don't want to get them in trouble. Namen. Ich möchte nicht, dass diese Leute in Schwierigkeiten kommen. But we will meet together, we worship together in Hebrew and Arabic. Aber wir treffen uns, wir haben Anbetungszeiten zusammen, wir beten Gott an auf Hebräisch, auf Arabisch. We'll pray for one another. Wir beten füreinander. And we will read Isaiah 19 and proclaim it. Und lesen Jesaja 19 und proklamieren diese Stelle. We have done it every year for 10 years. Das haben wir seit 10 Jahren jedes Jahr gemacht. And about 2010, 5 years ago, ungefähr vor 5 Jahren, the Lord put in our heart the Jewish messianic pastors from Israel to go and support and pray with the Egyptian believers in Cairo. Seit 5 Jahren haben wir jüdische, messianisch-jüdische Pastoren es auf dem Herzen, nach Ägypten zu gehen und to encourage the believers in Egypt. Und die Gläubigen, die Christen, die es in Ägypten gibt, zu ermutigen. So we plan to do it in winter of 2011. Wir planten das im Winter 2011. And then in January the Arab Spring started and totally chaos. Und im Januar, also im Winter haben wir uns das vorgenommen, im Januar startete, begann der arabische Frühling, es war das totale Chaos. And we could not go to Egypt. Da konnten wir nicht nach Ägypten. I went to the Egyptian embassy in Tel Aviv to get a visa and they said, are you crazy? Don't you know what's going on there? We're not giving you a visa. You cannot go. Ich wollte an der ägyptischen Botschaft in Tel Aviv ein Visum beantragen und die haben gesagt, spinnst du? Du kannst doch jetzt nicht nach Ägypten gehen. Wir geben dir kein Visum. Weißt du denn nicht, was da los ist? I said okay. Sagte ich okay. So we went to the higher authority. We went to pray. Dann haben wir uns an die höhere Autorität gewandt. Wir haben gebetet. And as we prayed, the Lord said, "Go again to the Egyptian embassy, ask for a visa." Und als wir beteten, sprach der Herr zu uns und sagte, geht wieder zur Botschaft und bittet noch einmal um ein Visum. And when we went again, sind wir wieder hingegangen. The guy said, "You again." sagte der Beamte, said, ihr yes, wieder. I really want to go and see Egypt. Ja, ich möchte wirklich nach Ägypten. He said, "Okay, give me your passport." Sagte, okay. So I gave him my passport. Pass. Ich gab ihm meinen Pass. Said, "Come back next week." Er sagte, kommen Sie nächste Woche wieder. So next week I came and they gave me the visa. Und nächste Woche kam ich wieder und bekam das Visum. So here in March we went and we flew to Cairo. Im März konnten wir nach Kairo fliegen. We are a group of Jewish Israeli pastors. Und zwar, wir waren eine Gruppe israelischer Pastoren. And of course, we cannot give the address of the Egyptian pastors in Cairo because if we do, they will be in trouble. Konnten wir nicht die Adressen der ägyptischen Pastoren unserer Gastgeber angeben, denn dann hätten die Schwierigkeiten gekriegt. So we told the authorities, oh, we are going to tour. We are in a hotel here, the Shepherd's Hotel, right here in Cairo. Wir sagten also, wir sind im Hotel, das Shepherd's Hotel, mitten in Kairo. So we came there and that night, what do? We go, we walk to the Tahrir Square to pray. Also wir sind abends angekommen, sind sofort losgegangen zu diesem Tahrirplatz und haben gebetet. So while we were praying as believers, of course, we've seen many Muslims walking there. So wir gingen da rum und haben gebetet als an Jesusgläubige und sahen ganz viele Moslems dort. And my friend said, Avi, this is your chance. Go and preach the gospel to the Muslims. Mein Freund sagte, Avi, das ist deine Chance. Geh und predige den Moslems das Evangelium. I said, I'm not ready to be a martyr yet. Ich bin noch nicht bereit, als Märtyrer zu sterben. Not yet. Noch nicht. The next morning, the Egyptian believers came. Am nächsten Morgen kamen die ägyptischen Christen. And they brought big vans. Und brachten große Volkswagen Van Transporters, so, Transporter, große and they, Autos, and they took mit us to their home. Und haben uns zu sich nach Hause gebracht. We drove outside of Cairo. Raus aus Kairo raus. And all you see outside of Cairo is sand and more desert. Und außerhalb von Kairo sieht man Sand und noch mehr Sand und Wüste. Das ist alles. And then they took us to a neighborhood that they built beautiful houses and they put walls around it. Dann brachten sie uns in eine Gegend, wo so sehr schöne Häuser gebaut haben und Mauern drumherum errichtet. Very nice neighborhood. Schöne Gegend. Also. And in the entrance they had guys, security with machine guns to protect. Und innen drin hatten sie Leute mit Maschinengewehren zum Schutz. Because of the chaos that was going on. Wegen dieses Chaos, was überall so herrschte. They took us to their home. Sie haben uns also da zu ihren Häusern gefahren. They had a beautiful home. Hatten schöne Häuser. And there were believers. Und da waren Gläubige. Egyptian believers waiting for us. Ägyptische Christen, die auf uns warteten. And when we came there, they welcomed us. Wir sind da hingekommen, sie haben uns willkommen geheißen. And we sat down and had a good meal, good hummus and all this stuff. Leckeres Essen, gut Hummus. And we had a wonderful time, fellowship. Wir hatten eine tolle Zeit der Gemeinschaft. And then we started worshiping together. Und dann haben wir gemeinsam Gott angebetet. In English, in Arabic. Englisch, auf Arabisch. And we sang a song in Hebrew. Und sangen auch ein Lied auf Hebräisch. And then we took communion together. Und dann feierten wir gemeinsam das Abendmahl. And then after this they shared testimonies. Und danach haben die Leute Zeugnis gegeben. And what I was amazed to see so many young people, Egyptians. Und ich war begeistert, da waren so viele junge Leute, junge Ägypter. They said, you know, we go to our churches, but they don't talk about Israel. Sie sagten, ja, wir gehen in die Kirche, in unsere Gemeinden, wir sprechen aber nicht über Israel. But God supernaturally has given us dreams and visions to pray for Israel. Aber Gott hat uns auf übernatürliche Weise Visionen und Träume gegeben, dass wir für Israel beten. Young people, junge teenagers, Leute, Teenager. And they start sharing with us their dreams. Sie fingen an, uns von ihren Träumen zu erzählen. And we were so excited and they had so many questions. Wir waren so begeistert, die hatten so viele Fragen. So we shared with them and prayed with them. Dann haben wir ihnen ganz viel gesagt, mit ihnen gebetet. For hours. Stundenlang. And then we went to sleep, we stayed in their home. Und dann, wir sind da über Nacht auch geblieben, dann haben wir uns schlafen gelegt. And then in the morning they said, we want to take you to a special place. Und am nächsten Morgen sagten sie, wir wollen euch an einen ganz besonderen Ort führen. So we get the vans and we start driving again in the desert. In diese Transporterwagen gesetzt und fuhren in die Wüste. And all I see is sand and more sand. Und ich sah Sand und noch mehr Sand. Now I said, oh, now I can understand my people 40 years in the desert. Oh. Und ich sagte, jetzt kann ich mein Volk verstehen, 40 Jahre in der Wüste. And then we arrived to this beautiful place that they also put walls around it to protect it. Dann kamen wir wieder an so einen schönen Ort, der aber mit Mauern zum Schutz umschlossen war. And this Egyptian believer said, We bought this land because God told us and we have dedicated to the Lord. Die ägyptischen Gläubigen sagten, wir haben dieses Land gekauft, weil Gott uns das gesagt hat und wir haben es dem Herrn geweiht. And they've built 2-3 houses in this land. Und da in dieser Gegend haben sie 2-3 Häuser gebaut. And they said this is our dedicated this land for prayer. Und sie sagten, dieses Land, dieser kleine Ort ist dem Gebet geweiht. And we haven't had yet families moving here, but we were waiting for you to come and pray with us. Wir haben noch keine Familien, die hierher gezogen sind. Es wohnt noch niemand da, aber wir möchten, dass ihr hier betet. And just encourage us and pray with us. Und dass ihr uns ermutigt und mit uns zusammen hier betet. I said, wonderful. Ja. So wunderbar, habe ich gesagt. They had few bricks there. Sie hatten da so ein paar Ziegel. I said, well, let's just build a small altar. Kommt, habe ich gesagt, wir nehmen diese Ziegel und bauen einen kleinen Altar. So we built a small altar with our hands, Israeli Jews and Egyptians. Dann haben wir mit unseren Händen als israelische Juden und Ägypter einen kleinen Altar gebaut. And then we put the Bible in Arabic with Isaiah 19. Dann haben wir die Bibel auf Arabisch, die arabische Bibel, aufgeschlagen auf Jesaja 19, da drauf gelegt. And we together prayed and said, Lord, we are dedicating this altar as a symbol. Und haben gemeinsam gebetet, Herr, wir weihen diesen Altar symbolisch. And we prayed, Lord, als ein Symbol. Fill this land that was dedicated to you with Egyptians who would pray for Egypt. Und beteten, Herr, füll dieses Land, das dir geweiht ist, mit Ägyptern, die für Ägypten beten. And then we finished and they took us back home. Dann war es zu Ende, sie haben uns nach Hause gebracht. And the next day they took us back to the airport, am to Cairo. Tag haben sie uns wieder nach Kairo gebracht zum Flughafen. Wir flogen back to Tel Aviv. Zurück nach Tel Aviv. And the next day we celebrated Passover in Tel Aviv. Und am nächsten Tag feierten wir das Passa in Tel Aviv. We rejoiced that we came out of Egypt alive back home in Israel. Und wir hatten solche Freude, dass wir lebendig aus Ägypten rausgekommen sind. Now, why am I sharing this with you? Warum erzähle ich euch das? Okay, now let's talk about history now. So, jetzt sprechen wir über Geschichte. When the Arabs spring started in January, February 2011. Als im Januar, Februar 2011 der arabische Frühling anfing. 4 years ago. Das ist 4 Jahre her. The Egyptian believers were very excited because now they said we're going to see more and more Christians coming into the government. Da freuten sich die ägyptischen Christen und waren begeistert und sagten, jetzt werden mehr Christen in die Regierung kommen. But what happened? Was geschah aber? Mohammed Morsi, who is the leader of the Muslim Brotherhood terrorist organization. Mohammed Morsi, der Leiter der Muslimbrüder, die eine terroristische Organisation ist. He and thousands of them ran from the jail, from Egyptian jail. Er und Tausende von ihnen rannten aus den ägyptischen Gefängnissen heraus. And they took over Egypt. Und sie übernahmen Ägypten. And then there was elections and they voted him to be the prime minister, the president. Und dann gab es Wahlen und sie haben ihn zum Präsidenten gemacht. And while he was the president, Mohammed Morsi, the leader of the Muslim Brotherhood organization, während seiner Präsidentschaft hat Mohammed Morsi, der Leiter der Muslimbrüder, the Muslims start killing the Christians left and right in Egypt. Da fingen die Muslims an, die Christen links und rechts überall umzubringen. You don't remember, but I remember about 90 churches, Egyptian churches, were burned down by the Muslim Brotherhood. 90 ägyptische Kirchen wurden in Ägypten von den Muslimbrüdern niedergebrannt. I mean, the Christians in Egypt were persecuted. Die Christen in Ägypten haben wirklich Verfolgung erlebt. So the Christians realized they have no choice to survive it unless they pray and fast. Und so haben die Christen erkannt, wir haben überhaupt keine Chance, das zu überleben, außer wir beten und fasten. And suddenly families from Cairo moved out of Cairo to that Bible land that was dedicated to the Lord, and that houses were full of believers praying. Und plötzlich zogen tatsächlich Familien aus Kairo heraus hin zu diesem Land, das dem Herrn geweiht war, und zogen da ein und beteten. And they started praying for the future of Egypt. Und sie fingen an, da für die Zukunft Ägyptens zu beten. And they started houses of prayer everywhere in Egypt. Und überall in Ägypten entstanden Bethäuser. And then they called for a day of prayer in Cairo. Und sie riefen einen Gebetstag in Kairo aus. And because they didn't have enough a big church. Und da sie keine Kirche hatten, die groß genug war. And the government would not give them permission to build churches in Egypt. Und die Regierung gab ihnen keine Erlaubnis, irgendwelche Kirchen zu bauen in Ägypten. So you know what they did? Was haben sie gemacht? They went to a city called Garbage City. Dann sind sie zu einer Stadt gegangen, die heißt Abfallstadt. It's a neighborhood in Cairo called Garbage City. In der Nähe von Kairo heißt Abfallstadt. And they went through a mountain and there was a cave. Und da gibt es einen Berg und eine Höhle. So they dug the cave out and they had a prayer meeting of 30,000 Egyptians in that cave. Die haben diese Höhle noch mehr ausgegraben und hatten eine Gebetsversammlung von 30,000 Egyptians showed up. 30,000 Ägypter. 30,000 Ägypter haben sich da versammelt, um zu beten. And they did it to the internet and they said almost 1 million Arabs in Egypt and other countries joined them in prayer for Egypt. Und sie haben das auch im Internet verbreitet und 1 Million Araber auch in anderen Ländern und so weiter haben sich ihnen angeschlossen und mitgebeten. And as they start praying and praying for Egypt. Und sie haben gebetet und richtig inbrünstig gebetet für Ägypten. God heard their cry. Gott hat ihr Schreien gehört. And what happened? Was geschah? History. Geschichte. Mohammed Morsi was put down from being president and he was put in jail. Mohammed Morsi ist aus dem Präsidentenamt entfernt worden, ist wieder im Gefängnis. And their general Sisi became the president. Und der General Sisi wurde Präsident. And what did he do the first thing? Und das erste, was der he tat, put all those terrorist Muslims back in jail where they belong. Der hat die terroristischen Muslimbrüder wieder ins Gefängnis gesteckt. And then he started organizing the police and the army to put order in the midst of all this chaos. Und dann hat er die Polizei und die Armee so organisiert, dass erstmal wieder Ordnung einkehrte. And through all this, und in all diesen Dingen, the Christians have grown so strong in prayer and fasting. Sind die Christen so stark geworden im Gebet und im Fasten? Do you know that today in Israel there are more than 30 to 40 houses of prayer all over Egypt? Heute gibt es im ganz Ägypten verteilt mehr als 30 oder 40 Bethäuser. All over Egypt, Egyptians praying for the salvation of Egypt. Ägypter, die beten, dass Ägypter gerettet werden. What they're experiencing now in Egypt is revival. Was sie heute in Ägypten erleben, das ist Erweckung. Let me tell you just a couple of stories. Nur ein paar Geschichten. I met with the Egyptian believers again, just not long ago. Mit diesen, vor nicht langer Zeit mit den ägyptischen Christen getroffen. They said, this is miracles are happening all the time. Sie sagten, das ist ein Wunder, das geschieht die ganze Zeit. Almost every day we have ex-Muslims who get visions and dreams of Jesus and they run to our churches. Fast jeden Tag kommt es vor, dass ehemalige Muslims Visionen und Träume von Jesus bekommen und zu uns in die Kirchen rennen. So we leave the churches open. We're not afraid now that they will come and burn it. Jetzt lassen wir die Kirchengebäude offen. Wir haben keine Angst mehr, dass sie kommen und sie niederbrennen. But every day we have a Muslim. They tell us about their visions and dreams they get of Jesus. Jeden Tag kommen Moslems und erzählen uns von Träumen und Visionen, die sie von Jesus haben. And we have people there to receive them and share the gospel with them. Und wir haben Leute da sitzen, die diese Interessierten in Empfang nehmen und ihnen das Evangelium predigen. And we are praying with them. Und wir beten mit ihnen. And they accept Jesus. Und sie nehmen Jesus an. And then we used to have a baptism bath, you know, in the church. Und wir hatten immer so ein Taufbecken in der Gemeinde. So now we live it with water every day. Wir lassen da jetzt immer das Wasser drin. Because almost every day we get people saved and we baptize them. Weil fast jeden Tag Leute kommen, die gerettet werden und die wir dann sofort taufen. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? Would you like to have this in your church every day? Hallelujah! Hättet ihr das nicht auch gerne in eurer Gemeinde? Jeden Tag. This is what God is doing in Egypt today. Das ist es, was Gott heute in Ägypten wirkt. You see, I told you, if you want to hear bad news, you can watch CNN, BBC. Ich habe es euch ja gesagt, wenn ihr schlechte Nachrichten hören wollt, dann könnt ihr das Fernsehen anstellen. Or whatever news you have here. Or you can read the Bible and hear the good news, what God is doing. Oder ihr könnt die Bibel lesen und hören, was das Gute, was Gott wirkt. And connect with the believers in the Middle East. Und euch eins machen, euch eine Verbindung herstellen zu den Gläubigen im Nahen Osten. And especially with us in Israel. Und besonders mit uns in Israel. We live in exciting times. Wir leben in spannenden Zeiten. Amen. Now to finish this story. Well, it says Egypt, but it talks about Syria also. Hier geht es ja um Ägypten, aber auch um Syrien. Remember later on, the problem started in Syria with Assad. Später fingen die Probleme in Syrien an mit Assad. And you know the story of ISIS, the Muslims, you know, declaring the empire of Islam over Syria and Iraq. Ihr wisst ja von der Geschichte von ISIS, die Herrschaft des Islam über Syrien und den Irak verkündet haben. And basically they are proclaiming jihad to purify the world from infidels. Und im Grunde genommen verkünden sie oder proklamieren sie den Jihad, den Heiligen Krieg, um die Welt zu reinigen von den Ungläubigen. Just to clarify, in case you don't know what I'm talking about. Nur um das mal klarzustellen, falls ihr nicht wisst, worüber ich rede. Who are the infidels? Wer sind die Ungläubigen? The Christians and the Jews. Die Christen und die Juden. If you like it or not, we are in the same boat. Ja, ob euch das jetzt gefällt oder nicht, wir sitzen im selben Boot. Because for them, we are the infidels. Für sie sind wir die Ungläubigen. And they believe so demonically that they need to purify the world from the infidels. Sie glauben, und das ist dämonisch, dass sie die Welt reinigen müssten von den Ungläubigen. That's why we must pray against all this. Deshalb müssen wir beten. And fight this. Und dagegen ankämpfen im Gebet. And pray for all these Muslims that they will come to know Jesus as their Savior and Lord. Und beten, dass diese Muslims Jesus kennenlernen als ihren Herrn und Retter. So what has happened through all this chaos? Was durch all dieses Chaos geschehen ist? That millions of refugees are all over the Middle East now. Millionen Flüchtlinge im ganzen Nahen Osten jetzt. I'll give you quickly statistics. For example, Statistik. With Syria refugees, syrische Flüchtlinge. There is over 3.2 million Syrian refugees mehr in the Middle East. 3,2 Millionen syrische Flüchtlinge sind im Nahen Osten. 1 million in Turkey. 1 Million in der Türkei. 1.1 million in Lebanon. 1,1 Million im Libanon, 620.000 in Jordan, 620.000 in Jordanien, 140.000 in Egypt, 140.000 in Ägypten. What about the Iraqis? Was ist mit den Iraqis? They say over 1 million Iraqis have been displaced and are refugees as well. Mehr als 1 Million Iraqis sind von sind vertrieben worden. 103.000 in Turkey. 103.000 leben in der Türkei jetzt. More than 10.000 in Jordan. Mehr als 10.000 in Jordanien. What am I telling you? Was sage ich euch damit? Those Muslims are persecuting. Does ISIS is persecuting Muslims and Christians? ISIS verfolgt Muslims und Christen. Why? Because why do they kill Muslims? Because they say they are not fanatic enough, so they kill them. Warum bringen sie denn Moslems um? Weil sie sagen, die sind uns nicht fanatisch genug, deshalb bringen sie sie um. So all these Muslim refugees are running to Turkey, to Lebanon, to Jordan. All diese muslimischen Flüchtlinge fliehen in die Türkei, in den Libanon, nach Jordanien. And I met with all believers. Und ich habe mich mit solchen Gläubigen getroffen. He said, the Lord put in our heart to go to those refugee camps, to those tents, to those refugee camps and bring supplies. Die sagten, der Herr hat es uns aufs Herz gelegt, dass wir in diese Flüchtlingslager gehen und den Leuten Sachen bringen, die brauchen. So we bring them supplies, food and clothes and Essen, Anziehsachen. And blankets and things like ja, that. Decken und so weiter, was man braucht. And the Muslims, those refugees are in shock. Und die Moslems unter den Flüchtlingen, die sind ganz geschockt. They can see they are Christians. Sie können erkennen, das sind ja Christen. And they ask them, they say thank you, and they say why do you do this? Und sie stehen da und sagen danke, warum macht ihr das? And they say because God told us. Und dann sagen die Christen, weil Gott uns das gesagt hat. Because we love you. Weil wir euch lieben. Because God loves you. Weil Gott euch liebt. And those Muslims are in total shock, so they start asking questions. Und die Moslems sind total erstaunt. Und stellen Fragen. And then they have plenty of Arab Bibles, so they give them Arab Bibles and they start having Leute, Bible studies. Und die Leute bringen auch arabische Bibeln mit und geben den arabische Bibeln, dann gibt es Bibelstudium. And those Muslims are accepting the Lord Jesus in their heart. Und auch diese Muslims nehmen Jesus in ihr Herz auf. Those believers told me, Avi, this is a miracle unheard of. Diese Gläubigen, mit denen ich in Kontakt bin, sagten, Avi, das ist ein Wunder, das ist ein nie dagewesenes Wunder. In the past we could not go to the Muslim villages, if we go to they'll kill us. In der Vergangenheit konnten wir nicht in die muslimischen Dörfer gehen, die hätten uns umgebracht. So God has brought all these millions of Muslims to our neighborhood so we can reach out to them with the gospel. Gott hat all diese Millionen Muslims als Flüchtlinge in unsere Nachbarschaft zu uns gebracht. So dass wir sie mit dem Evangelium erreichen können. Hallelujah! I tell you what we did just a few months ago. Vor ein paar Monaten erst haben wir Folgendes gemacht. We organized Jewish and Arab believers. We flew to Jordan, to Amman, Jordan. Wir sind als jüdische und arabische gläubige Christen nach Jordanien geflogen. As we went as Israeli believers to help the Jordanian believers in Jordan. To help. Wir als israelische Gläubige sind nach Jordanien gegangen, um den Leuten zu helfen. And we met with the Jewish believers and then we went with them to the refugee camps. Und dann haben wir uns da zusammengetan mit den Gläubigen vor Ort und sind mit denen gemeinsam in die Flüchtlingslager gegangen. To bring supplies, und haben in die Flüchtlingslager Lebensmittel und Bibles, Decken und so weiter, Bibeln gebracht. And those Muslims, und die Moslems in den Lagern, they were so touched. Die waren so berührt. And they start asking questions. Und stellten Fragen. And they found out that there's Jordanians and Israelis working together. Und fanden also heraus, da arbeiten Jordanier und Israelis gemeinsam. And the Syrians were like, oh no. Und die Syrer, die sagten, nein. And so we said, no, we love you, we pray for you. Und wir haben sie beruhigt, wir lieben euch, wir beten für euch. Hier, Sachen. And they were in total shock. Und sie waren ganz and they said, how is it possible? Wie ist das möglich? We told them, in the Messiah, Yeshua, it's possible. Und dann possible. Haben wir ihnen das gesagt, es ist möglich in Jesus, dem Messias. Yeshua is our hope. Jesus ist unsere Hoffnung. He is the prophet that was even written in the Quran. Er ist der Prophet, über den sogar im Koran geschrieben steht. And he spoke the truth. Und er hat die Wahrheit gesprochen. He loves you. Er liebt euch. He has given you his life for you as well. Er hat auch für euch sein Leben niedergelegt. You can know God. Ihr könnt Gott kennen. And people were responding and they wanted more Bibles. They wanted to know more about Jesus. Die Leute reagieren darauf. Sie wollten mehr wissen. Sie wollten mehr Bibeln haben und mehr über Jesus. I tell you, in the midst of all this chaos, ich sage euch, mitten in all diesem Chaos, the Lord is glorified. Wird der Herr verherrlicht. The light of Jesus is going to these dark places. Das Licht Jesu geht an diese dunklen Orte. And people are responding, receiving visions and dreams. Reagieren und sie bekommen Visionen und Träume. People are hungry to know more about Jesus. Die Menschen sind hungrig, sie wollen mehr von Jesus wissen. We live in a new day. Wir leben in neuen Zeiten. The harvest is ready. Die Ernte ist bereit. Pray for the laborers. Betet für Arbeiter. We don't have enough laborers. Wir haben nicht genug Mitarbeiter. We live in exciting times. Es sind spannende Zeiten, begeisternde Zeiten. Okay, last word. Can I have one last word? Ein letztes Wort. I'll finish with this. Oh, you will say, Avi, this is wonderful, good news, wonderful reports from Israel, from the Middle East. Ihr sagt bestimmt, Avi, das ist toll, das ist wunderbar, das aus dem Nahen Osten zu hören, aus Israel zu hören. But what this has to do with us in Germany? Aber was hat das mit uns in Deutschland zu tun? Nothing. Nichts. Or? Oder? A lot. Oder ganz viel. Now here comes the challenge. Jetzt kommt die Herausforderung. Do you like challenges? Mögt ihr Herausforderungen? You can come. I cannot. Oh, that's why you can't. Okay. Are you afraid of challenges? Oder habt ihr Angst vor Herausforderungen? Yes? No? No? You're not afraid? Depends. Well, I don't know. My Bible says God has not given us a spirit of fear, but love and boldness in Jesus. Ich weiß ja nicht, aber meine Bibel sagt ja, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Amen? He's not giving us a spirit of fear, so what do we have to be afraid of? Wovor sollen wir denn Angst haben? See, I read the end of the book. We are more than conquerors. We are winners. Ich habe das Buch zu Ende gelesen. Wir sind mehr als Überwinder. Wir sind Gewinner. Yes? Yeah? Good. How many Muslims live in Germany? Wie viele Moslems leben in Deutschland? Many. So God brought these Muslims to Germany. Es leben viele Moslems hier. Gott hat sie nach Deutschland gebracht. So what is the plan? Was ist sein Plan? That all Germany will become Muslims? Dass ganz Deutschland muslimisch wird? And worship the Allah of Muhammad? Und Mohammed vielleicht anbeten? No. Nein. The good news is, die gute Nachricht ist, God brought them here. Gott hat sie hierher gebracht. For you as wonderful believers in Jesus. Für euch als die ihr an Jesus glaubt. To reach out to them with the gospel and the love of God. Dass ihr sie mit dem Evangelium und mit der Liebe Gottes erreichen könnt. And bring them into salvation. Und sie zur Erlösung führen könnt. Amen. Isn't that a wonderful plan of God? Ist das nicht ein wunderbarer Plan Gottes? Brothers and sisters, as you start praying and reaching out to those people, Leute, wenn ihr anfangt zu beten und diese Menschen erreicht, I can tell you, you will have to knock all these walls down because this is too small. Dann müsst ihr hier die Wände einreißen, weil der Raum zu klein sein wird. Because the harvest is ready, brothers and sisters. Die Ernte ist bereit. Amen. Pray for the harvest. Betet für die Ernte. The people are hungry for the truth. Die Leute hungern nach der Wahrheit. And God wants to use each one of you here. Und Gott möchte jeden Einzelnen, der hier sitzt, benutzen. To reach with the gospel. Um das Evangelium weiterzusagen. The Muslims. Den Moslems. The Jews. Den Juden. And all and every people that is in Germany today. Allen, jedem, der hier in Deutschland lebt. May God give you the power and the patience and the grace to do that. Möge Gott euch die Kraft geben und die Geduld, das zu tun. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Danke. Thank you very much. Thank you.